Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Geisterstunde, erster Teil. Das Büro gegenüber sah aus wie eine Kajüte auf der Titanic vor dem Untergang. Meines sah aus wie eine Kajüte nach dem Untergang. Ein verstopftes Rohr bescherte mir eine Überschwemmung, die mich stundenlang beschäftigte. Als mein neuer Klient erschien, war mein Fußboden so sauber und trocken wie schon lange nicht mehr. Heiße Marbach und habe bei einer Auktion ein Mehrfamilienhaus ersteigert. Es ist in einem ähnlichen Zustand wie dieses hier, baufällig und eigentlich unbewohnbar. Ich muss doch sehr bitten. Hier lässt es sich wunderbar wohnen. Auf Wunsch verwandelt sich das Büro innerhalb weniger Minuten in ein Schwimmbad. Diese alten Häuser haben durchaus ihren Charme, mich aber deprimieren sie. Ich fühle mich wohl in frischem Beton. In diesen Häusern wimmelt es doch nur so von Ratten und Kakerlaken. Die meisten Ratten und Kakerlaken klopfen freundlich an die Tür und verschwinden auch wieder, wenn ich es will. Ratten und Kakerlaken sind es, die nachts den Lärm verursachen, den fantasievolle Menschen für Spuk halten. Und genau darum bin ich hier. Ich bin kein Rattenfänger. Ich erwarte auch nicht, dass Sie Jagd auf Ungeziefer machen. Es genügt, wenn Sie Frau Schwager überführen. Und was hat Frau Schwager verbrochen? Sie ist die ehemalige Besitzerin des Hauses. Ich habe sie im Verdacht, nachts für Geräusche zu sorgen, die meine Mieter verängstigen. Bereits sind zwei Familien ausgezogen. Die übrigen Wohnungen stehen schon seit längerer Zeit leer. Für den Umbau fehlt mir momentan das Geld. Ich möchte die Wohnungen günstig vermieten, bis ich den Umbau finanzieren kann. Das geht aber nur, wenn es in dem Haus nicht mehr spukt. Und Maloney soll für Sie den Geisterjäger spielen. Das ist ganz was Neues. Benötige ich dazu ein Kruzifix und Knoblauch? Ach, hören Sie doch auf mit dem Unsinn. Es gibt keine Geister. Frau Schwager hat es nicht verkraftet, dass ihr Haus zwangsrechtlich verkauft wurde. Er schilderte mir die seltsamen Vorkommnisse im Haus und bat mich, ein bis zwei Nächte darin zu verbringen und den Hausgeist unschädlich zu machen. Ich forderte eine Nachtzulage und erhielt einen Vorschuss, der ansehnlich war. Das Haus sah tatsächlich nicht sehr wohnlich aus. Fensterscheiben fehlten, der Verputz bröckelte und das Treppenhaus knarrte und ächzte wie mein seliger Urgroßvater. Trotzdem stieß ich im zweiten Stock auf bewohnte Räume. Sind Sie von der Verwaltung? Sehe ich etwa verwaltet aus? Nee, höchstens etwas veraltet, um ein Haus zu besetzen. Sie haben das Haus hier besetzt? Nur diese Wohnung. Ich dachte mir, wenn ich hier still und heimlich einziehe, habe ich meine Ruhe und vielleicht merkt niemand etwas davon. Ich dachte immer, Hausbesetzungen hätten etwas mit Rebellion und Revolution zu tun. Haben sie auch. Aber leider vertragen sich diese Ideologien nicht mit meinen Träumen. Jedes Mal, wenn ich Fotos von Martina Hingis sehe, wird mir ganz anders. Die steht aber mehr auf spanische Schläger. Ach, das Dummerchen interessiert mich nicht. Ich werde bloß neidisch, weil sie Pferde hat. Ich liebe Pferde. Ich würde alles tun, um einmal ein eigenes Pferd zu besitzen. Sind Sie schon einmal geritten? Nicht, dass ich wüsste, aber Pferdesteaks habe ich schon gegessen. So viel Pferd kann sich unser eins gerade noch leisten. Einmal in der Woche darf ich in einem Reitstall sauber machen. Und wovon ernähren Sie die restlichen Träume? Ich habe keinen Job. Hab die Schule geschmissen und danach bin ich ein paar Jahre herumgereist. Spanien, Indien und zuletzt in Russland. Jetzt sind aber Sie an der Reihe. Möchten Sie hier einziehen? 2 bis 3 Nächte. Ich bin Parapsychologe und man sagte mir, dass es in dem Haus spukt. Ach, das bisschen Kettengerassel ist doch harmlos. Dass die Leute immer gleich hysterisch werden, wenn sich das Jenseits meldet. Ich finde, die Toten haben ein Recht darauf, ein wenig Krach zu machen. Sind die anderen Wohnungen auch so schön geheizt? Nein, die sind eiskalt. Hab 2 Elektroöfen ans Netz gehängt. Wenn Sie möchten, können Sie im Zimmer nebenan schlafen. Mein Freund besucht mich manchmal nachts. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Solange er sich nicht in der Tür irrt, ist mir das egal. Wenn Sie es mit der Angst zu tun kriegen, dürfen Sie ruhig in mein Zimmer kommen. Ich habe Übung darin, schwache Männer zu trösten und sie zu beschützen. Sie lächelte und zeigte auf die schmale Matratze, die am Boden lag. Ich ging in ein Geschäft und kaufte mir eine Taschenlampe und eine Luftmatratze, da der Boden des Raumes, in dem ich die Nacht verbringen wollte, eiskalt war. Als ich wieder zurückkam, trank die junge Frau Zünd aus einer Tasse Tee. Sie verzog angewidert den Mund und schüttete den Rest in eine Zimmerecke. Das Wasser, das aus diesen Röhren kommt, schmeckt nach Rost. Sie haben nicht zufällig eine Flasche Wein dabei? Nur einen Flachmann mit Whisky. Den benötige ich aber für die lange Nacht. Och, und ich kann ohne Rotwein nicht träumen. Die Pferde galoppieren mir immer davon. Weshalb heiraten Sie nicht einfach einen Märchenprinzen, der genug Kohle hat, um Ihnen einen Reitstall zu finanzieren? Ob Sie es glauben oder nicht, den Märchenprinzen habe ich bereits. Er sieht aus wie ein drogensüchtiger Rockmusiker, hat aber einen steinreichen Vater. Und er ist verrückt nach mir. Aber ich traue dem Glück nicht so richtig. Glück muss man sich verdienen. Ich legte mich auf die Matratze und blätterte in einer Zeitschrift, in der beschränkte Journalisten auf beschränktem Platz versuchten, beschränkt originell zu sein. Nachdem ich den halben Flachmann geleert hatte, vernahm ich aus dem Nebenzimmer ein Wiehern. Als ich etwas aufmerksamer lauschte, hörte ich noch viel mehr. So geht das jede Nacht. Besonders originell sind diese Geister nicht. Hört sich so an, als kämen die Geräusche aus dem Treppenhaus. Kann schon sein. Manchmal kommen sie von oben, manchmal von unten, manchmal von nebenan. Aber sie kommen nie so nahe, dass sie mich ängstigen könnten. Was meinen Sie als Parapsychologe dazu? Der Parapsychologe in mir sagt, dass es sich bei dem Krach nur um einen schlechten Scherz handelt. Ich werde mich jetzt ein wenig umsehen. Aber seien Sie vorsichtig. In der Wohnung gegenüber hat es ein Loch im Fußboden. Und im dritten Stock fehlt das Treppengeländer. Ich drehte die Taschenlampe an und ging ins Treppenhaus. Schon nach wenigen Minuten fand ich die Geräuschquelle. Es war ein simpler Kassettenrekorder. Ich wollte mich schon wieder beruhigt auf die Luftmatratze oder zu Frau Zünd legen, als ich aus dem unteren Stockwerk ein Keuchen vernahm. Der Geist näherte sich langsam, aber beständig, bis wir Auge in Auge auf der Stelle verharrten. Ich wusste gar nicht, dass dieses Haus eine Notunterkunft für erfolglose Privatdetektive ist. Oder haben Sie sich im Delirium wieder einmal in der Tür geirrt, Maloney? Ich befinde mich lediglich auf der Flucht vor Polizisten und anderen Zivilisationskrankheiten. Und weshalb laufen Sie im Haus mit einem Kassettenrekorder herum? Ist Ihr Leben nur noch mit Musik erträglich, Maloney? Da die Polizei auf der ganzen Linie zu versagen pflegt, hat man mich engagiert, um in diesem Haus nach dem Rechten zu sehen. Als Hausabwart taugen Sie auch nichts, Maloney. Nicht einmal die Container haben Sie geleert. Die sind leer. Genauso wie die Wohnungen. Ein Container ist nicht leer, Maloney. Er ist sogar ziemlich voll. 70 Kilo. Üble Sache, Maloney. Ein junger Mann, der erschossen wurde. Eine Frau, die nachts Müllcontainer nach Brauchbarem durchwühlt, ist auf die Leiche gestoßen. Ich stellte den Kassettenrekorder in eine Ecke und weckte Frau Zünd, die leise schnarchend von vielen Pferden träumte. Als ich ihr von der Leiche erzählte, schaute sie zuerst ungläubig in eine Zimmerecke, ehe sie leise zu weinen begann. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Geisterstunde, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Geisterstunde. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Herr Marbach hat bei einer Auktion ein Mehrfamilienhaus ersteigert, an dem er nicht so recht Freude haben kann, weil es darin angeblich spukt und die Geister alle Mieter vergraulen. Das Haus ist in einem erbärmlichen Zustand und wird nur gerade von einer jungen Frau bewohnt, die jedoch keine Miete bezahlt. Die Geister entpuppen sich als Geräuschkulisse, die einen Kassettenrekorder liefert. Marbach verdächtigt die ehemalige Besitzerin des Hauses. Da taucht unvermittelt die Polizei auf. In einem Müllcontainer vor dem Haus wurde eine Leiche gefunden. Im Hinterhof streunten einige Katzen, die uns misstrauisch beobachteten. Der Polizist zeigte auf einen der Müllcontainer und blätterte in seinem Notizbuch. Der Mann wurde vermutlich letzte Nacht erschossen. Er trug keine Ausweispapiere auf sich. Wenn wir Glück haben, sind seine Fingerabdrücke in unserer Kartei. Unser Berufsalltag wäre einiges einfacher, wenn man in Zukunft von allen Schweizerinnen und Schweizern Fingerabdrücke nehmen würde. Und natürlich auch etwas Blut, ein paar Haare, Sperma und Röntgenbilder der Zahnreihen. Wer sich nichts zu Schulden kommen lässt, hat doch nichts zu befürchten. Und wer trotzdem einmal unschuldig verhaftet werden sollte, hat wenigstens etwas erlebt, was er seinen Enkeln weitererzählen kann. Bevor Sie jetzt gleich wieder Unschuldige verhaften, sollten Sie sich zu dem Motiv der Tat einige Gedanken machen. Raub, Eifersucht, Gier, Hass, Langeweile. Ist doch immer das gleiche, Maloney. Menschen werden für 10 Franken umgebracht, für ein bisschen Lustgewinn oder weil gerade Vollmond ist. Bei einem Raub wird die Leiche nicht versteckt. Das deutet darauf hin, dass Täter und Opfer sich gekannt haben. Das ist Unsinn, Maloney. Ich habe ein Buch gelesen. 450 Seiten, Maloney. Ohne Bilder. Und alles kleingedruckt. Wenn das Gesicht eines Toten unkenntlich gemacht wird, kann man fast immer davon ausgehen, dass Opfer und Täter sich gekannt haben. Es steht aber nicht in dem Buch, dass das auch zutrifft, wenn die Leiche in einen Container gesteckt wird. Vielleicht wollte der Mann in dem Container übernachten. Oder er suchte nach Essensresten und wurde dabei vom Mörder überrascht. Seine Theorien klangen auch bei Anbruch der Dämmerung noch nicht besser. Ich wollte noch einmal mit Frau Zünd sprechen, doch die Wohnung war leer und mein Magen ebenfalls. Ich frühstückte in der Innenstadt und ging danach mit dem Kassettenrekorder unter dem Arm zu Frau Schwager, der ehemaligen Besitzerin der Bruchbude. Sie irren sich, dieses Gerät gehört mir nicht. Möchten Sie, dass ich es untersuchen lasse? Ich bin sicher, dass man auf der Kassette Ihre Fingerabdrücke findet. Es gibt kein Gesetz, das mir verbietet, Kassetten zu bespielen. Es gibt aber ein Gesetz gegen Hausfriedensbruch und groben Unfug. Das ist typisch. Mir will man einen Strick drehen und Herr Marbach kommt ungeschoren davon. Dabei lässt er das Haus verwahrlosen, überlässt es Drogensüchtigen und Kriminellen, um es endgültig unbewohnbar zu machen. Eine Schande ist das. Sie haben den ganzen Spuk veranstaltet, nur um die Drogensüchtigen zu vertreiben. Allerdings. Und ich hatte Erfolg. Bis auf eine junge Frau und einen jungen Mann sind alle ausgezogen. Der junge Mann ist jetzt auch umgezogen. Zuerst in einen Container und danach in einen Sarg. Drogensüchtige sterben alle früher oder später an ihrer Sucht. Das kann man doch überall nachlesen. Sie dürfen jetzt wieder gehen. Das Gerät können Sie hier lassen. Sie geben also zu, der gute Geist des Hauses gewesen zu sein. Ich gebe gar nichts zu. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für Sie. Im Nebenzimmer saugt ein Mann von einem Nacktputzinstitut den Fußboden. Leider ist der Mann nicht sehr schön, dafür putzt er anständig. Ein bisschen zusehen möchte ich ihm dabei schon, schließlich bezahle ich dafür. Sie entschwand und ich verließ die gutbürgerliche Wohnung. Im Polizeipräsidium putzten keine nackten Männer den Fußboden, dafür lösten schlecht gekleidete Beamte die ewig gleichen Rätsel. Diese Kreuzworträtsel werden auch immer doofer. Früher wimmelte es von griechischen und römischen Göttern, heute von Fernsehsternchen, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Wer einmal doof grinst, wird gleich zum Star hochstilisiert. Früher gab es einen coolen Krampf oder diesen Holländer. Heute gibt es nur noch Miniröcke und Männer in bunten Sackos. Und Leichen, die vergeblich darauf warten, endlich identifiziert zu werden. Wenn Sie auf den Mann im Müllcontainer anspielen, dann kann ich Sie beruhigen, Maloney. Dieser Mann ist identifiziert worden. Eine kleine Überraschung, Maloney. Es ist der Sohn eines angesehenen Geschäftsmannes, Robert Reich. Sein Vater besitzt mehrere Weinhandlungen. Klingt nach Märchenprinz. Haben Sie den Vater vernommen? Der Vater kommt als Mörder nicht in Betracht. Er ist ein angesehener Mann, spendet jedes Jahr für das Polizeiturnfest 100 Flaschen Wein. Vom Feinsten, Maloney. Vermutlich lautet das Motto dieser Anlässe Flasche zu Flasche. Herr Reich saß 4 Jahre im Gemeinderat. Er ist im Vorstand der City-Vereinigung und er engagiert sich für den Umweltschmutz. Schutz. Weshalb sollte er seinen Sohn umbringen, Maloney? Ich suchte mir in einer Telefonkabine die Adresse von Herrn Reich heraus. Seine Frau klang weder weinerlich noch bestürzt. Sie teilte mir lediglich mit, dass ihr Mann in einer Kirche Trost suche. Ich fand ihn tatsächlich eine halbe Stunde später auf einer Holzbank in einer schlichten Kirche am Stadtrand. Ich bin kein sehr religiöser Mensch. Kirchen sind für mich Orte der Einkehr, der Ruhe und der Meditation. Und ich dachte, Sie trauern wegen des Mordes an Ihrem Sohn. Getrauert habe ich vor vielen Jahren, als ich meinen Sohn an die drogenleichte Mädchen und den Sumpf dieser Stadt verlor. Ich hatte kaum noch Kontakt zu ihm. Söhne leiden oft unter zu starken Vätern, denen sie es nie recht machen können. Das ist psychologischer Mumpitz. Ich bin an meinem Vater gewachsen. Wer nicht stark genug ist, seinem Vater Paroli zu bieten, wird es im Leben zu nichts bringen. Wenn Sie wollen, kann ich für Sie nach dem Mörder suchen. Das überlasse ich der Polizei. Mein Sohn verkehrte mit Leuten, für die Mord nichts Ungewöhnliches ist. Mir warf er vor, kaltherzig zu sein und über Leichen zu gehen. Er selber verkaufte Drogen an Kinder, wenn er Geld benötigte. Weil Sie ihm keines mehr gaben? Er wollte kein Geld von mir. Da war er überraschend stur. Ein Hoffnungsschimmer, dachte ich damals. Dabei war er nur zu schwach, um mich darum zu bitten, ihn aus dem Sumpf zu ziehen. Hätte ihm eine Therapie finanziert, ihn in die Psychoanalyse geschickt, meinetwegen ins Ausland, weit weg von diesem Sumpf hier. Aber er wollte nicht. Reich erzählte, wie stolz er einst auf seinen Sohn gewesen war, als dieser in der Schule einen größeren und stärkeren Schüler zum Kampf herausgefordert hatte. Ich verließ die Kirche und ging in ein anderes, weihevolles Gebäude. Der Tote hatte sich nicht sehr beliebt gemacht. Er galt als großmäulig und gefährlich. Das zu hören würde den Vater sicherlich freuen. Der Vater hat ein Alibi, Maloney. Er war zur Tatzeit mit seiner Frau zusammen. Wie es sich gehört. Leute wie Reich Senior haben immer ein Alibi. Sie sind doch bloß neidisch, Maloney. Leute, die es in ihrem Leben zu etwas gebracht haben, sind ihnen suspekt. Deshalb verstehe ich mich mit Ihnen so toll. Sie haben es auch nie zu etwas gebracht. Immerhin diene ich der Allgemeinheit, während Sie der Allgemeinheit auf die Nerven und den Geldbeutel gehen. Wir verfolgen im Übrigen eine heiße Spur. Wir fanden Haare an Reichs Kleidung und am Container. Und die Haare sind im Polizeicomputer registriert? Nein, aber die Haare sind ungewöhnlich. Sie stammen nämlich von einem Pferd. Fury als mordendes Rassel. Der oder die Täter müssen auf einer Rosshaarmatratze geschlafen haben. Oder mit Pferden zu tun haben. So einfach ist das, Maloney. Er versuchte mir zu erklären, worin sich Pferdehaar von Menschenhaar unterschied. Er scheiterte jedoch an einigen wissenschaftlichen Details und verhedderte sich so sehr, dass er am Schluss nicht einmal mehr ein Pony von Hillary Clinton hätte unterscheiden können. Mir war bei der Sache ein wenig mulmig zumute, denn die Pferdehaare erinnerten mich an eine junge Frau, die ich ungeändert in Polizeigewahrsam gesehen hätte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Geisterstunde, zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Geisterstunde, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? In einem baufälligen Haus soll es angeblich spuken. Maloney entlarvt den Spuk schon bald als Hokuspokus, den die ehemalige Besitzerin inszenierte. Als jedoch in einem Abfallcontainer vor dem Haus eine männliche Leiche gefunden wird, nimmt der Fall mörderische Dimensionen an. Die Polizei geht von einem Mord im Drogenmilieu aus, während Maloney befürchtet, eine junge Frau, die in dem alten Haus wohnt, könnte etwas mit der Tat zu tun haben. Am nächsten Morgen fand ich Frau Zünd auf ihrer Matratze liegend, vollgedröhnt mit Hasch und anderen Beruhigungsmitteln. Es dauerte mehrere Stunden, bis sie vernünftig ansprechbar war. Ja, ich habe mit Robert geschlafen. Er war der Märchenprinz mit dem vielen Geld im Hintergrund. Sein Vater ist ein großes Tier. Robert hat mir versprochen, mich auf das Gestüt mitzunehmen, das seinem Vater gehört. Sein Vater besitzt Pferde? Er ist ein Pferdenarr. Bei der Leiche von Robert wurden Pferdehaare gefunden. Die können auch von mir sein. Ich sagte Ihnen doch, dass ich mich einmal wöchentlich um ein Pferd kümmere, das einer Freundin gehört. Roberts Vater behauptet, keinen Kontakt zu seinem Sohn zu haben. Das ist schon möglich. Robert hatte kein Geld. Ich sagte ihm, er solle seinen Vater anpumpen, doch das wollte er nicht. Wie lernten Sie Robert kennen? Hier im Haus? Ja, er wurde von der Hausbesitzerin angestellt, um die Miete zu vertreiben. Das Haus gehört einem Herrn Marbach. Dann war es die ehemalige Besitzerin, die ihn bezahlte. Als ich zusammen mit Frau Zünd die ehemalige Besitzerin aufsuchte, war bereits wieder jemand am Staubsaugen. Offenbar hatte Frau Schwager Gefallen gefunden an den nackt putzenden Männern. Dieser sieht aus wie ein Bodybuilder, nicht schlecht. Dafür putzt er weniger gut. Das gibt ihn einfach nicht, den perfekten Mann. Sie haben Robert Reich dafür bezahlt, dass er die Miete aus Ihrem ehemaligen Haus verscheucht. Wer behauptet so etwas? Robert hat es mir erzählt und er hat mich nie angelogen. Männer lügen immer, auch und vor allem im Bett. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Sie haben ihm für jeden Mieter, den er verjagt, einen Tausender geboten. Ich habe im Radio gehört, dass dieser Herr Reich tot ist. Er wurde erschossen. Die Polizei sucht noch nach einem Motiv für die Tat. Sie hätten eines. Vielleicht wurde Herr Reich lästig und verlangte mehr Geld. Ich bitte Sie, von so einem Würstchen lasse ich mich nicht erpressen. Er wollte nicht mehr für mich arbeiten, weil er sich verliebt hatte. Verliebt? In wen? Was weiß ich. Er sagte mir, er wolle heiraten und ein neues Leben beginnen. Auf einer Pferdefarm. Robert wollte mich heiraten? Davon hat er mir nichts erzählt. So sind die Männer. Erzählen immer alles den falschen Leuten zum falschen Zeitpunkt. Jetzt muss ich mich aber um meinen Putzengel kümmern. Der sieht so niedlich aus in der Schürze. Vor allem von hinten. In meinem Büro bestellte ich mir eine Pizza und wartete unendlich lange, bis endlich ein unhöflicher junger Mann erschien, über den dichten Verkehr maulte und mir die Pizza lauwarm auf den Schreibtisch knallte. Ich strich die Nummer des Pizzakuriers aus meinem Telefonverzeichnis und aß. Als ich den leeren Karton gerade aus dem Fenster schmeißen wollte, erschien der Polizist und hielt mir eine hübsche Taschenagenda unter die Nase. Diese Agenda fanden wir bei dem Toten. Zuerst dachten wir, dass sie leer ist. Doch unsere Leute vom wissenschaftlichen Dienst fanden einen einzigen Eintrag. Da steht, Vater kommt. An jenem Tag, an dem Robert Reich ermordet wurde. Also doch, wahrscheinlich muss sich die Polizeigewerkschaft einen neuen Weinhändler suchen, der sie gratis beliefert. Oder kriegt ein Herr Reich bedingt, weil er so nobel ist? Noch ist der Mann nicht überführt, Maloney. Seine Frau hält zu ihm. Gegen dieses Alibi kommen wir nicht an. Wir benötigen Beweise, Maloney. Ein Mann wie Herr Reich hat seine Prinzipien und er wirft nicht gerne Dinge weg. Auch keine Schusswaffen. Das könnte hinhauen, Maloney. Wie aber komme ich zu einem Durchsuchungsbefehl? Die Indizien sind dürftig. Und bei der Staatsanwaltschaft hat Herr Reich Freunde. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Vermutlich stehen auch ein paar Polizisten auf seiner Lohnliste. Kein Polizist in dieser Stadt ist bestechlich, Maloney. Das hat kürzlich eine Umfrage gezeigt. Geld ist nicht alles im Leben. Es gibt auch noch Anstand, Ehre und Moral. Für meine Kollegen halte ich mein Feuer in die Hand. Umgekehrt. Auch umgekehrt. Schließlich ist es egal, welcher Handseite man sich verbrennt, oder? Maloney! Wir gingen in ein Fotokopiergeschäft und kopierten einen uralten Durchsuchungsbefehl, der von einem Staatsanwalt unterzeichnet war, der vor 25 Jahren an Altersschwäche gestorben war. Der Polizist durchsuchte umständlich das Haus von Reich und fand schließlich die Pistole im Nachttisch. Reich selber saß geknickt im Garten und erzählte uns, weshalb er auf seinen Sohn schoss. Er wollte dringend mit mir sprechen. Ich dachte, jetzt ist es soweit. Jetzt braucht er meine Hilfe. Er trug das Treffen feinsäuberlich in seine Agenda ein. Sie sollten stolz auf ihn sein. Ich habe ihm jedes Jahr eine Agenda geschenkt. Wer es im Leben zu etwas bringen will, muss seine Termine ordnen. Er aber wollte es zu nichts bringen. Er wollte heiraten und Pferde stehlen. Was soll das, Maloney? Von Heirat war keine Rede, von Pferden auch nicht. Moment mal. Pferde stehlen, sagten Sie. Am Körper des Toten fand man ein Pferd. Ich meine, Spuren eines Pferdes. Ich war auf meinem Gestüt, ehe ich mich mit Robert traf. Das erklärt einiges. Sie haben Ihren Sohn erschossen, weil er ein Pferd heiraten wollte. Er wollte eine junge Frau heiraten. Eine, die von Pferden träumt. Aber nicht gerade das ist, was sich Herr Reich unter einer guten Partie vorstellt. Er provozierte mich. Er sagt, er werde mit einem Journalisten reden. Die ganze Wahrheit über mich, meine Ehe, meine Erziehung und meine Affären ausplaudern. Er wollte Geld, er wollte ein Pferd für seine Geliebte, eine dieser Haschprinzessinnen. Für so etwas gebe ich kein Geld her. Weshalb hatten Sie eine Schusswaffe dabei? Die habe ich immer dabei, wenn ich in solche Gegenden komme. Ein Geschäftsfreund und Parteikollege von mir wurde vor 2 Jahren überfallen und zusammengeschlagen. Er konnte sich nicht wehren. Diese Demütigung hat er bis heute nicht verkraftet. Sie aber wehren sich immer, wenn es sein muss, sogar mit einem Mord am eigenen Sohn. Da ist irgendetwas schiefgelaufen. Er muss eindeutig mehr Gene meiner Frau geerbt haben. Mein Weinimperium wird weiter bestehen. Ich werde nicht ewig im Gefängnis sitzen. Ein Mann wie ich wird auch im Gefängnis die nötigen Kontakte knüpfen. Knüpfen Sie ruhig, meinetwegen einen Teppich. Im Namen aller Taugenichtse, Sie sind verhaftet. Mein Anwalt sonnt sich zurzeit auf den Bahamas. Aber dieses Mandat lässt er sich bestimmt nicht entgehen. Tatsächlich kehrte der Anwalt braungebrannt mit der nächsten Maschine zurück. Viel helfen konnte er Herrn Reich auch nicht. Dieser bekam die Höchststrafe. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Geisterstunde, 3. und letzter Teil.